Gläubige ein. So last week we talked about Jim Elliot. Letzte Woche haben wir über Jim Elliot gesprochen. And the four guys that died in Ecuador. Und diese vier Männer, die da starben in Ecuador. In 1956. 1956. They went to reach the most dangerous tribe in probably all of South America. Sind ausgezogen, um den wirklich gefährlichsten Stamm in ganz Südamerika zu erreichen. They would go on these massacres, just killing people. Das waren Leute, das war ein Stamm, der wirklich ganze Menge von Leuten einfach massakrierten. They would just look for people and invade and kill and move. Die haben einfach Ausschau gehalten nach anderen Leuten, sind einfach eingedrungen, and haben sie umgebracht und weitergezogen. Exxon pulled out because they were killing too many workers. Exxon muss dort wegziehen wieder, weil es viele Mitarbeiter da getötet wurden. And Jim Elliot and Nate Saint and this guy Ed McCulley and Pete Fleming and another guy Roger Udaria, they went there by faith. Die gingen dorthin im Glauben. And they were killed by these people. Und sie wurden von ihnen umgebracht. There's a movie called The End of the Spear. Da gibt es einen Film, der nennt sich übersetzt aus dem Englischen Das Ende der Speerspitze. You can order it online. It's the whole documentary about the. It's not a documentary. It's like a movie about what happened. Den kann man sich bestellen. Das ist ein Film, der einfach darüber gedreht wurde über das, was da passiert ist. And Stephen Curtis Chapman has he did this concert and he dedicated it to these guys. Es gibt ein Konzert von Stephen Curtis Chapman, wo er praktisch das ganze Konzert ihnen gewidmet hat. And I have it. I'm going to show a little bit of it. Ich habe das und möchte ein bisschen euch gleich davon zeigen. And if you have a small group and you're a leader of the small group, you can borrow it from Mike and Beata and you can show it to your small group, the whole thing. Wenn ihr eine kleine Gruppe habt und eine kleine Gruppe so leitet, könnt ihr euch das einen ausleihen von Mike und Beata und es dann einfach euch zeigen. This is about 10 minutes long, so I'll just help you follow it. Das ist ungefähr 10 Minuten lang und bitte folgt einfach da genau. The five guys were killed. Da sind fünf Männer, die sind getötet and worden. The wife of Jim Elliot, Elizabeth Elliot, dann geschah es, dass die Frau von Jim Elliot, die Elizabeth Elliot, that she would go to South America and try to make contact with this tribe. Dass sie nach Südamerika einfach gehen würde, um einfach Kontakt zu knüpfen mit diesem Stamm. Also the sister of Nate Nate Saint. Saint, forget his name. Nate Saint also, her name's Rachel Saint. She went with Elizabeth. Auch die Schwester von Nate Saint, die Rachel Saint, sie ging mit Elizabeth Elliot. They made contact with some of the tribe that had escaped. Sie hatten da Kontakte erhalten, praktisch mit einigen von den Stämmen, die da irgendwie in drin and waren. And they started to meet them and evangelize them. Und sie wollte sie treffen, um sie zu evangelisieren. Eventually, Rachel dies like late in her life. She spent her whole life there. Schließlich geschah es, dass also Rachel dann in hohem Alter dort starb. And Nate Saint's son was named Steve. His name is Steve Saint. Und der Sohn von Nate Saint, der Steve Saint. Obviously, from the pictures, he had gone with his aunt down and worked with them. Also kann er sehen, wie er praktisch mit seiner Tante dann dorthin gezogen ist, um an diesem Stamm zu arbeiten. But when she dies, aber als sie stirbt, they ask for someone to replace her. Baten sie um jemanden, der sie ersetzen würde. So you'll see the picture of the little boy and you see the contrast between Steve Saint and his father Nate. Und wenn man das Bild sieht von seinem kleinen Sohn, kann man sehen den Unterschied zwischen Steve Saint und Nate Saint. So when you see two pictures next to each other, one's the father, one's the son. Da sind zwei Bilder nebeneinander, das eine ist der Vater, das andere ist der Sohn. And they have this phenomenal work down there now. You'll see it on the video. Und das ist ein phänomenales Werk, was da einfach geschieht. The point was this. Der Punkt ist dieser. Jim Elliot wrote in his diary. Jim Elliot hat in seinem Tagebuch geschrieben. He is no fool. Der ist kein Narr, who gives what he cannot keep, der hingibt, was er eh nicht behalten kann, to gain what he cannot lose. Um das zu gewinnen, was er nie verlieren wird. He is no fool. Dieser Mann ist kein Narr. Let's watch this and I'll be back. Schauen wir uns das mal an und dann werde ich gleich wieder da sein. 10 minutes. Incredible, huh? Einfach unglaublich. If you want to get the movie, it's called End of the Spear. Der Film nennt sich End of the Spear oder Ende des Speers. If you're a life group leader and you want to borrow this DVD, talk to Mike or Beata. Wenn ihr eine Life Group habt und ihr wollt das gerne sehen, sprecht mit Mike oder Beata. And they have testimony from Minkai also. They brought him out of the jungle. Und da gibt es auch noch weitere Zeugnisse von Minkai. The people in Malawi were the same way 5 years ago. Die Leute in Malawi waren genauso vor 5 Jahren. They were the most feared village in all of Liberia. Das war das am meisten gefürchtete Dorf in ganz Liberia. And the women had said, "We pray that we will find no more dead children floating in the rivers." Und die Frauen sagten, sie haben darum gebetet, dass sie nicht mehr tote Leiber von Kindern in den Flüssen finden würden. What they would do is they would kill them and take their body parts and they would offer them as a sacrifice. Was sie machten, ist, dass sie sie einfach umbrachten und dann einfach Teile ihres Körpers ihren Geistern opfern würden. Their kidneys, their heart, and they would sacrifice them. Einfach die Innereien würden sie opfern. Yesterday, I booked my flight. Rob Soprano booked my flight for me to Liberia on May 14th. Gestern hat der Rob Soprano meinen Flug gebucht nach Liberia für den 14. Eric Mai. Eric Yasin. Sommer wird auch kommen und der Yasin. Jason. Yeah. And we could use one more person. Und da wäre einfach noch ein Platz für eine maybe Person. Maybe you want to pray about it. You should be preferably a guy. Es sollte also eher ein Mann sein. Definitely a guy. Oder kann sicher ein Mann sein. I'm pairing up with Eric and I need a team member for Yasin. Ich werde zusammen mit dem Eric gehen und ich brauche auch noch einen, der mit dem Yasin zusammengeht. I'm going to stay in Konya and ich werde in Konya sein und dort arbeiten. And implement Festus's projects. Aber wir werden einfach das Projekt von Festus umsetzen dort. I'm going to build the first rabbit farm rabbit hotel, in light of Festus's specifications. Wir werden dort die erste Kaninchen- oder Hasenfarmen bauen, nach den genauen Angaben, die der Festus uns gegeben Festus hat. Festus guarantees it will produce like six times as many rabbits. Der Festus sagt, dass da einfach sechsmal mehr Kaninchen oder Hasen draus entstehen. Festus will go in November. Der Festus wird im November gehen. And he will create a new kind of feed for them. Und er wird eine neue Nahrung für sie produzieren. And this will help the churches to get up on their feet financially and to bring the gospel to the rest of the region. Das ist der Weg für die Gemeinde, dass sie praktisch irgendwo finanziell auf die Beine kommen, um dann die Möglichkeiten zu haben, einfach die Bevölkerung in der Umgebung zu erreichen. But Dennis Agri is doing a 9-hour march straight into the jungle. Der Dennis Agri wird da einen Marsch machen direkt in den Dschungel hinein, neun Stunden. Where nobody has gone. Einfach in einen Stamm oder ein Dorf, wo niemand vorher war. Jason wird, also Yasin wird mit ihm mitgehen. Und wenn du auch Lust hast, mitzukommen, das ist so, dass einfach die Situation genau die gleiche ist wie dort auf dem Video. And they've never seen white people. Menschen, die noch nie weiße Leute erreicht haben, gesehen haben, sind völlig isoliert. 16 villages. Es gibt dort 16 Dörfer. And Dennis is going to bring the Jesus movie. Dennis wird den Jesus-Film mitbringen. He's going to bring a team with him. Und auch ein Team. And if you want to be on that team. Und wenn ihr Teil dieses Teams sein wollt. As Yasin's partner. Als Partner vom Yasin. See me after service. Dann komm einfach zu mir nach dem Gottesdienst. It will cost you at least 1,000 euro. We'll try to help you with the rest of the costs. Also ungefähr 1,000 euro würde das kosten. Wir werden dich unterstützen mit den übrigen Kosten. So, okay. I want to go to 2 Corinthians 4 just shortly. Ich möchte einfach kurz zum 2. Korinther Kapitel 4 noch hingehen. I want to show you one of the most powerful chapters in the New Testament. Ich möchte euch einige der wichtigsten Kapitel, das wichtigste Kapitel im Neuen Testament zeigen. One of them. If you want to be a disciple, memorize this chapter. Wenn ihr wirklich Jünger sein wollt, lernt dieses Kapitel auswendig. I memorized it when I was 23 years old. Ich habe es auswendig gelernt, als ich 23 Jahre alt war. While I was driving my car. Als ich da im Auto fuhr. Just wrote it on cards and I just kept flipping the cards and ich habe es einfach auf seine Kärtchen geschrieben und habe es dann immer umgedreht und einen Vers nach dem anderen. Okay. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte darum bitte in Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So he is no fool. Der ist kein Narr. Who gives what he cannot keep. Der hingibt, was er nicht behalten kann. To gain what he cannot lose. Um zu gewinnen, was er nie verlieren That's wird. That's what this life is all about. Darum geht es in diesem Leben. We can live for this life, wir können leben für dieses Leben. And you have what you have. Und dann hast du, was du hast. Or you can take what you have in this life and you can lose it for Christ. Oder du kannst nehmen, was du hast und es einfach freigeben und verlieren für Christus. And you will find your life. Und damit wirst du dein Leben finden. In Christ. In Christus. I had friends back when I was 18 years old. Ich hatte Freunde damals, als ich 18 war. That I had led to Christ. Die ich zu Christus geführt hatte. And then one of them said to me, dann sagte einer zu mir, Rob, you're just taking this too serious. Also Rob, du nimmst es aber doch ein bisschen zu ernst, glaube ich dir. I don't want to live the life you're living. Also das Leben, was du lebst, möchte ich nicht leben. I want to live an exciting life. Ich möchte ein Leben leben, was irgendwie spannend ist, ja? I don't want to live this Christian life. Nicht dieses christliche Leben. I have had the most exciting life of anyone that I know. Ich habe das spannendste Leben von auch nur irgendjemand, den ich kenne. I've been to Russia. War in Russland. I've been to Bangkok. I've been in Bangkok, to Korea. In I've Korea. Been all over the place. Ich war auf der ganzen Welt. I use every part of my being. Ich nutze jeden Teil meines Lebens. If I don't have the gift, I just make believe I do. Wenn ich die Gabe nicht habe, dann lasse ich einfach die glauben, dass ich hätte. Every part of me, my mind, soul, everything is being used. Alles, meine Gedanken, meine Seele, alles wird einfach dafür until eingesetzt. Until I'm completely drained. Bis ich also völlig dann ausgelaugt bin. There's no part of my day that is boring. Da gibt es keinen Teil des Tages, der irgendwie langweilig wäre. I'm always racing the clock because there's so much to do. Ich laufe einfach immer der Zeit hinterher, weil es so viele Dinge gibt, die ich da tun möchte. I have a door open to the jungles of Liberia. Aber jetzt habe ich eine geöffnete Tür hinein in die Dschungels von Liberia. So I have the boring life. Also ich habe ein langweiliges Leben. Jesus has not come that we would have a boring life. Jesus ist nicht gekommen, damit wir ein langweiliges Leben haben. I have a fantastic marriage. Ich habe eine fantastische Ehe. Fantastic marriage. Eine fantastische Ehe. I have an exciting life. Ich habe ein spannendes Leben. I would encourage you, sow your life into Christ. Ich möchte euch einfach ermutigen, sät euer Leben einfach ein, hinein in Christus. And that's this message. Und genau darum geht es in dieser Botschaft. Starting with 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Wir beginnen mit 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7. Now we're going to repeat this principle from last week and the week before. Und wir wiederholen dieses Prinzip aus letzter Woche und aus der Vorwoche. John chapter 12, verse 24. Johannes Kapitel 12, Vers 24. This is the Christian life. Das ist das christliche Leben. Unless a corn of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. Es sei denn, dass ein Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. It was speaking of Christ. Das sprach von Christus. That he would be crucified and he would die for us. Dass er gekreuzigt würde und sterben würde für uns. His life would be sown into death. Sein Leben würde hineingesät werden raised in den Tod. Into life. Aber wieder auferweckt and werden. He would give all of us eternal life to those who believed. Auf dass er uns allen einfach ewiges Leben geben könnte, denen die glaubten. But the principle applies to all of us. Aber das Prinzip lässt sich auf alle anwenden. Life is on the other side of death. Das Leben ist auf der anderen Seite des Todes. This is what Paul was talking about in Philippians 3. Darüber sprach Paulus in Philipper Kapitel 3, Verse 10, Vers 10, that I might know Christ, dass ich Christus kennenlerne and the fellowship of his suffering, und Gemeinschaft habe mit seinem Leiden. The fellowship of his suffering, what's that? Gemeinschaft mit seinem Leiden, was ist das? The willingness to be sown into death. Das ist die Bereitschaft, einfach hineingesät zu werden in den Tod. To yield my life to God. Dass mein Leben einfach ganz Gott that hingebe. He might sow me into situations, dass er mich in Situationen einfach hineinsät, that are beyond my capacity, die jenseits meiner Kapazität liegen, so that I would have to look to him, auf dass ich auf ihn schauen muss, and trust him, ihm vertraue, and die to all of my strengths, und sterbe gegenüber all meiner eigenen Kraft, and all of my capacities, because this is beyond me. Auch an meine eigenen Kapazitäten, das ist jenseits meiner and Kapazität. I've got to look to God to trust in him. Und ich schaue auf Gott, um ihm zu vertrauen. And then the miracle happens. Und dann geschieht das Wunder. As I sow myself into death. Während ich da eingesät werde in den Tod. God's life begins to come through. Plötzlich strömt der Gottes Leben durch mich hindurch. Have you ever put your hope in people? Habt ihr jemals eure Hoffnung in Menschen hineingesetzt? When we first came here, we had put together a group of sponsors. Als ich hierher kam, am Anfang, hatten wir eine ganze Gruppe von Sponsoren. We took our wedding money and we just said, unser Geld von unserer Hochzeit genommen. Instead of buying a piece of property in the States, gesagt, anstatt dass wir uns da irgendwie ein Stück Land kaufen, in den Vereinigten Staaten, sow into death. Werden wir jetzt einfach einsäen in den Tod. We're just gonna go to Austria, spend it in Austria. Wir werden nach Österreich gehen und es einfach dort hingeben für Missionen. And then we had put together this circle of sponsors. Und dann hatten wir uns irgendwie da einen Kreis von Sponsoren arrangiert. It's like about $400 US a month. Und es sollten so $400 sein im Monat. And the first month nothing came. Erster Monat nichts kam. Second month nothing came. Zweiter Monat nichts kam. The third month I called the States and said, where's the sponsorship money? Am dritten Monat ich rief dort an und sagte, wo ist unsere Unterstützung? Sorry to tell you this, Rob, but das tut mir leid, Rob. It's like Looks like everybody kind of dropped out. Es scheint irgendwie so, als wenn die alle ausgefallen sind. What? Was? Just like nothing came in. Naja, da kam nichts rein. And right there, you have to make a decision. Und genau dort muss eine Entscheidung treffen. You have to agree with God that you are being sown as a seed into death. Du musst einfach mit Gott übereinstimmen, dass du eingesät wirst wie ein Samenkorn in den Tod hinein. And you ask yourself this question. Und du fragst diese Frage. What now? Was jetzt? And God says, look Gott to sagt, me. Schau auf mich. Sow your confidence in those people into death. Sehe deine Zuversicht, die du in diese Leute gesät hast, hinein in den Tod. I'm actually sowing it into death. Aber eigentlich bin ich es, der das für dich tut. Just agree with me. Stimme mir damit Look zu. To me and trust me. Schau auf mich und vertraue mir. Okay. Okay, gut. And God is the one who wants to sow us into death. Und Gott ist derjenige, der uns da einsehen möchte, hinein in den Tod. Because on the other side, denn auf der anderen Seite, there is life. Da ist Leben. He wants to sow our righteousness into death. Er möchte unsere Gerechtigkeit einsehen in den Tod. Our natural relationships into death. Unsere natürliche Beziehung hinein in den Tod. My natural love into death. Meine natürliche Liebe hinein in den Tod. All the things that we boast about naturally. Dinge, über die wir uns natürlicherweise rühmen. I remember when I was 26 years old or so. Ich kann mich daran erinnern, als ich 26 Jahre alt war. 28. I was given this missionary kid a ride to the airport. Da fuhr ich mit einem Missionarskind zum Flughafen. And he needed a ride from the Bible school to the airport, so we were going to New York, and I gave him a 4-hour ride to JFK. Also ich habe die Personen für 4 Stunden einfach dort zum Flughafen geführt. So me being a veteran missionary of 3 or 4 years, da ich ja nun ein Veteran war in der Mission für 3 und 4 Jahre, I thought I would give him some tips. Habe ich mir gedacht, na, da gebe ich ihm ein paar Tipps. Since he had never been a missionary, da die Person noch nie in der Mission war. But he was sitting next to me in the car. Der saß daneben mir im Auto. And he turned to me and he said to me, drehte sich zu mir zu, hin. Pastor Rob, there's nothing in Calcutta that I'm afraid of. Da gibt es nichts in Kalkutta, wovor ich je Angst haben könnte. I have been trained in the special forces. Ich bin ausgebildet worden in einer Spezialeinheit. I have been through what they call the death camp. Ich bin durch das Todeslager durch. That's when they torture you in training. They torture you for a week. Wo du wirklich gefoltert wirst, aber es ist nur als Training für den Ernstfall. You don't sleep 1 minute for an entire week. Für die ganze Woche schläfst du nicht eine Minute. And you are tortured. Und wir sind auch gequält. And this is called the death camp. All these special forces soldiers have to go through this. Man bezeichnet es als Todeslager. All diese Spezialeinheiten müssen durch dieses Training gehen. Pastor Rob, I've been through the death camp. Ich war im Todeslager. Was willst du? Nothing in Calcutta that I'm afraid of. Da kann es nichts geben in Kalkutta, wovor ich je Angst haben könnte. He went there to be a missionary. Und er ist dorthin, um ein Missionar zu sein. And 3 weeks later, he was on the next plane out of there. Und 3 Wochen später war er im nächsten Flugzeug wieder draußen. Gone. Weg. Gone. Weg. Gone. Und tschüss. Weg. God sowed him into death. Gott hat ihn eingesät in den Tod. Because he was so confident in himself. Weil er so eine Zuversicht hatte, die er auf sich selbst beruhte. But when God sows us into death, we have to recognize this. Wenn Gott uns einsät in den Tod, müssen wir das erkennen. Because if you don't agree with God, denn wenn du mit Gott nicht übereinstimmst, you will depart from God. Dann wirst du von Gott einfach abfallen. Hebräer Kapitel 3, Vers 12. Beware, brethren, lest any one of you depart from the living God. Seid achtsam, meine Brüder, dass nicht einer von euch von dem lebendigen Gott abfalle. Through an unbelieving, evil heart. Durch ein ungläubiges, bösartiges Herz. And when God wants to cleanse us of ourself, und wenn Gott uns reinigen möchte von uns selbst, he sows us into a situation. Dann sät er uns ein in eine Situation. He puts two people together. In marriage, he delivers them unto themselves. Er übergibt sie sich selbst. They got delivered to themselves. Sie sind einander übergeben worden. Their weaknesses are different. Ihre Schwächen sind unterschiedlich. And before you get married, you always have the goo-goo eyes, you know. Bevor du da heiratest, sind immer diese schönen Augen, die da gemacht werden. But I love her. Aber ich liebe sie doch. She talks so much. It's so wonderful. Oh, wie sie reden kann. Und so wunderbar. But I love him. Und ich liebe he listens ihn to me. Herr, hört mir zu. Always. Immer. I can always talk. Ich kann immer reden. Er hört Six mir weeks zu. After the marriage. Dann she nach der Ehe. Never shuts up. Sie kann nicht stillhalten. I can't take it. She never shuts up. Sie kann nicht die Klappe halten. She's, he never talks. Er spricht. He hides in his room. Er like a turtle. Wie eine Schildkröte. You guys been delivered, man, unto each other. Ihr seid einander überliefert worden. Just agree with God, man. You've been delivered. You've been delivered unto each other. Ihr seid einander überliefert worden. Because on the other side is life. Und bedenkt, auf der anderen Seite ist doch Leben. There's so much of us in ourselves. Da ist so viel von uns selbst in uns selbst drin. I can hide so well. Ich kann mich da so gut verbergen. You see, the key is I am crucified with Christ. Aber der Schlüssel ist, ich bin mit Christus verborgen. Nevertheless, I live. Nichtsdestotrotz lebe ich. But it's not I that live, but Christ lives in me. Aber nicht nur ich lebe, sondern Christus lebt in mir. But our ego that Christ wants to crucify. Aber das Ego, was er Christus kreuzigen möchte, is very elusive. Das ist sehr. He's hard to get. Das ist sehr schwer zu bekommen. Es verschwindet. Yeah, he disappears. He hides. Das verschwindet. Das oh, he can sich. Become extremely religious. Und so kann ich extrem religiös werden. He will even tithe before he gets crucified. Er wird sogar den Zehnten geben, bevor er sich kreuzigen lässt. He will do anything to be not crucified. Wird alles tun, um nicht gekreuzigt zu werden. He'll play the whole game. Und er spielt das ganze Spiel mit. In Luke chapter 18. Lukas Kapitel 18. Lord. Herr, I am so thankful I'm not like them. Ich bin so dankbar, Herr, dass ich nicht so bin wie sie. I do that and I do this. I do that and I do this. Und das tue ich auch. Yeah, it's all I. Das ist immer ich. Hiding behind this religious facade. Ich, der mich hinter dieser religiösen Fassade verstecke. But the Lord knows how to deliver us unto death. Aber der Herr weiß, wie er mich dem Tod überliefert. Peter. Petrus. The Apostle. Der Apostel. I will never deny. I will die with you. Ich werde mit dir sterben. You will? Wirklich? Before the cock crows, you'll deny that you even knew me three times. Bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. No way. No way. Nein. All of them said the same thing. No way. Alle sagten gerade, nein. And they all took off. Und alle waren sie weg. And Peter swore to, he cursed. He used four-letter words that he didn't know Christ. Und Petrus hat ihn verflucht, dass er Christus nicht kennen würde. I mean, he was cursing. Er war am Fluchen. But he had to die. Aber er musste sterben. Peter was sown unto death. Er wurde in den Tod hineingesät. Watch this. His confidence that he could sow himself unto death had to die. Auch seine Zuversicht, dass er sich selbst in den Tod hineinsäen könnte, auch die musste sterben. Oftentimes the thing that we think needs to die is not the thing. Oftmals ist genau das, wovon wir denken, dass es sterben müsste, nicht das Ding, worauf Gott aus ist. We depart from God. Wir weichen von Gott ab. Because we're frustrated. Weil wir frustriert sind. That what we are doing is not working. Weil das, was wir tun, nicht funktioniert. But the thing is that God is sowing we unto death. Aber der Punkt ist ja, dass Gott, dass ich also mich einfach in den Tod hineinsät. And he's saying, I want you to fail in this. Ich möchte, dass du darin versagst. Because it's all about you. Weil da geht's immer nur um dich. I want you to look to me. Bitte schau auf mich. I'm crucifying your self-confidence. Ich kreuzige deine Selbstzuversicht. I'm crucifying your self-righteousness. Deine Selbstgerechtigkeit wird gekreuzigt. Everything that you can put a self in front of. Alles, wo du dein Ich so da vorstellen right, kannst. 2 minutes, I'm going to close. Watch these verses. Let's just read schau mal diese Verse. And you'll see it. 2 Corinthians. We have this treasure in earthen vessels. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. That's our physical body. The treasure is the gospel in the presence of the Holy Spirit inside of us. Ist unser Leib. Und der Schatz ist einfach das Evangelium, was da in uns gegenwärtig and ist. The truth we know. Die Wahrheit, die wir okay, kennen. Verse, let's go further. So that the surpassing greatness of the power, damit das Übermaß der Kraft, will be of God and not from ourselves. Von Gott sei und nicht aus uns. So his plan was to take flesh and blood. Sein Plan war Fleisch und Blut zu nehmen. So susceptible to sin. Die ja einfach der Sünde unterliegen. And put the treasure inside of that. Und dann den Schatz aber da genau hinein zu platzieren. To show how powerful the treasure could be. Um zu zeigen, wie mächtig dieser Schatz sein but kann. But there's a principle that is so important. Aber da gibt es ein Prinzip. Und das ist voller Ernst wichtig. Go back to, no, that one before. The surpassing greatness, nämlich das Übermaß der Kraft, is on the other side of the cross. Das Übermaß der Kraft ist ja auf der You'll anderen never Seite des Kreuzes. Experience that unless you are willing to be sown unto death. Und du wirst es nicht erleben, es sei denn, dass du bereit bist, einfach eingesät zu werden in den Tod. And if you're unwilling, you will just abide alone. Und wenn du dazu nicht bereit bist, wirst du einfach alleine bleiben. You won't find God, wirst Gott nicht finden. And you won't have fellowship. Und auch keine Gemeinschaft erleben. Fellowship is about God. Weil ja Gemeinschaft einfach sich nur um Gott dreht. Okay, a little further. Okay, we are afflicted in every way. In allem sind wir bedrängt. It's a normal Christian life. Das normale christliche Leben. Stop complaining. It's just normal. Wir brauchen uns gar nicht darüber beklagen. Es ist ganz normal. But not crushed. Aber nicht erdrückt. Perplexed. Keinen Ausweg sehend. I like the Elberfelder here. Elberfelder, keinen Ausweg sehend. Yeah, I see no way out. I'm perplexed, but not despairing. Ich sehe keinen Ausweg. Ich bin da zerdrückt, scheinbar, aber nicht ohne Ausweg. Ever been perplexed? Warst du schon mal so zerschlagen? Man, I've been perplexed oftentimes. Ich war schon sehr oft so zerschlagen. Persecuted. Verfolgt. But not forsaken. Aber nicht verlassen. Struck down. Niedergeworfen. But not destroyed. Aber nicht vernichtet. Now watch and we'll begin to close. Schaut mal. Always carrying about in the body the dying of Jesus. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen. That's that principle. Genau das ist das Prinzip. The willingness to be sown unto death by God. Bereitschaft, hineingesät zu werden in den Tod. To recognize immediately, I'm being sown unto death. In dem Moment zu erkennen, hier werde ich gerade hineingesät in den Tod. If you pay attention, you will recognize the moment and just agree with God. Und dass du aufmerksam bist, wirst du genau den Moment erkennen und dann auch Gott zustimmen können. There's oftentimes I'm preparing a message and I just can't find something's missing. Come on, it's just not. Das passiert mir so oft, wenn ich deine Botschaft vorbereite, denkst du, and I'll walk and I'll walk and I'll take a long walk. It's like, mach einen Spaziergang, ich denke drüber nach. And I'm talking to myself, I'm preaching to myself, I can't see it. Ich spreche mit mir selbst, ich predige zu mir selbst, ich kann es irgendwie nicht erkennen. I'm looking at it 100 ways and it's like, aus hunderterlei Weise schaue ich mir das irgendwie an. Gott schaut zu. Need some help down there? No, I don't need help, I just have to think more. Nein, ich muss dann noch drüber nachdenken. And suddenly I realize I'm being sown unto death. Plötzlich erkenne ich, dass ich eingesät werde in den Tod. And I just stop. Und dann halte ich inne. I say, it's beyond me. Es ist jenseits meiner Kapazität. And you know when that happens, you get no glory. Wenn das geschieht, bekommst du keine Herrlichkeit. Because no flesh will glory in his presence. Denn kein Fleisch wird sich rühmen in seiner Herrlichkeit. Nobody's going to stand there and say, wow, you did a great job. Niemand wird dort stehen und sagen, das war aber gut. We only get a reward for what he did through us, not for what we did for him. Wir werden nur einen Lohn bekommen für das, was er durch uns gewirkt hat, nicht was ihn wir für ihn getan haben. You sow you're sown into death. Plötzlich bist du eingesät in den Tod. And you say, okay, Lord, I give up. Okay, Gott, ich gebe auf. I'm trusting you now. Ich vertraue dir. It's going to be a fantastic message tomorrow because it's coming from you. Es wird eine fantastische Botschaft sein, denn die kommt ja von dir. And I'm confident. Und ich habe Zuversicht. Thank you for releasing me through death. Danke, dass du mich freisetzt durch den Tod. Death is a release. Tod ist eine Freisetzung. When I'm released from my pride. Ich werde freigesetzt von meinem Stolz. I'm released from jealousy. Von Eifersucht. From bitterness. Von Bitterkeit. From anger. From all of these weird things that destroy relationships. Die Beziehungen kaputt machen. Death frees us. Der Tod, er befreit uns. Next verse, watch, and we'll close. So that the life of Jesus also might be manifested in our body. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. For we who live are constantly being delivered over to death. Denn ständig werden wir die Lebenden dem Tod überliefert. God is surrendering us to situations. Gott überliefert uns in Situationen. Because he loves us. Weil er uns liebt. Because he sees that we're so full of ourselves. Er sieht ja, dass wir so voll von uns selbst sind. That he has to set us free. Dass er uns freisetzen muss. By putting us in a situation where we see ourselves so clearly. Dass er uns einfach in eine Situation hineinbringt, wo wir uns dann so klar sehen, als die wir sind. For Jesus' sake. Um Jesu willen. He does it for Jesus' sake. Und er macht es um Jesu willen. So that auf das the life of Jesus also may be manifested in our mortal bodies. Auf das auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. And he sums it up in verse 12. Und er fasst zusammen Vers 12. So death works in us. Folglich wirkt der Tod in uns. And life in you. Das Leben aber in euch. Why? Because the life is flowing through us. Warum? Weil das Leben ja durch uns strömt. To you. Christ is manifesting. And this is the Christian life. Und das ist das christliche Leben. He is no fool. Der ist kein Narr. Who is willing to lose what he cannot keep. Der bereit ist einfach zu verlieren, das was er nicht behalten kann. To gain what he cannot lose. Um das zu gewinnen, was er nie verlieren wird. How badly do you want to hold on to your pride? Wie also fest, möchtest du da an deinem Stolz festhalten? Is it worth losing your marriage? Ist es wert, deine Ehe dabei aufs Spiel zu setzen? How badly do you want to hold on to your jealousy? Wie sehr möchtest du an deiner Eifersucht festhalten? Is it worth losing your marriage? Ist das wert, deine Ehe zu verlieren? Why don't you just let God sow you into death? Warum lässt es nicht zu, dass Gott dich einfach in den Tod einsät? And fall before him. Und dass er vor ihm niederfällt. And say, Lord, Herr, I am wretched. Ich bin so I am elend, miserable. Armselig. I am blind. Blind. I am poor. Nackt. And I am naked. Nackt und arm. Help me. Hilf mir. Save me. Errette mich. Be my life. Sei mein Leben. Sow me into death. Sähe mich hinein in den Tod. And raise me into life. Und dann lass mich auferstehen hinein in deinem Leben. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. These thoughts are your thoughts. Diese Gedanken, das sind deine Gedanken. Your thoughts are higher than ours. Und deine Gedanken sind höher als unsere your Gedanken. Ways are higher than ours. Und deine Wege sind höher als unsere I pray Wege. For someone here tonight. Ich bete für jemanden heute hier. For all of us here tonight. Für uns alle hier. We need to grasp this die wir das begreifen müssen. Eternal principle. Dieses ewige Prinzip. That life comes through death. Das Leben aus dem Tod entsteht. That we would embrace it. Auf das wir es einfach ergreifen und umarmen. First, if you're here tonight and you've never received Christ, wenn du heute Abend hier bist und noch nie Christus empfangen you've never hast, received his love, seine Liebe noch nie bejaht you've never hast, had a living encounter with Christ, noch nie diese lebendige Beziehung mit ihm you, gab, you have never felt his joy and peace inside of you, und seine Freude und seinen Frieden noch nie in dir gespürt hast, like a rushing, like a rushing river, wie ein Strom, ein Fluss. Pray with me tonight. Bete mit mir heute Abend. Jesus came to earth. Jesus kam auf die Erde. As God's son. Als Gottes Sohn. He lived his life. Er lebte sein Leben. He was crucified. Er wurde gekreuzigt. As the Lamb of God. Als Lamm Gottes. He was buried. Wurde begraben. 3 days later, he rose from the grave. Aber 3 Tage später stand er auf von dem Grab. He showed himself to over 500 people. Er hat sich über 500 Menschen gezeigt. And then he ascended to his Father. Dann stieg er auf zum Vater. He is alive today. Er lebt heute. And he said, wherever two or three are gathered in my name, I am there. Und er sagte, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Would you like to meet him tonight? Möchtest du ihm heute Abend begegnen? Pray with me. Bete mit mir. Say, God in heaven. Sag, Gott im Himmel. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. All of my selfishness. All diese Selbst. My pride and all the strangeness. Ich bin so stolz und all diese Seltsamkeiten. And my guilt. Meine Schuld. I want to be free from myself. Ich möchte frei sein von mir selbst. Cleanse me through the blood of Jesus. Reinige mich durch das Blut Jesu. I put my faith in Jesus Christ. Ich setze mein Vertrauen in Jesus Christus. Mein Glauben. Come into my life. Komm in mein Leben. Pray those words. Jesus, come into my life. Bete diese Worte. Jesus, komm in mein Leben. Cleanse me. Reinige. Speak to me. Sprich zu mir. Touch me. Berühre mich. And for believers tonight. Und für Gläubige heute Abend. Maybe God is sowing you into death right now. Vielleicht sät dich Gott gerade in den Tod hinein. You are just dying right now. Und du bist am Sterben hier. You are so, like your ears are red. You're just dying. Deine Ohren sind schon ganz rot. Like, oh, I can't believe I came tonight. Oh my God. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich heute Abend hergekommen bin. My husband's sitting right next to me. I can't believe I'm here. Mein Mann, der sitzt direkt neben mir. Ich mag es fast. He's the trouble, not me. Er ist doch das Problem, nicht ich. God is showing you into death. Just receive it. Gott zieht dich ein in den Tod. Empfang es einfach. Say, Lord, please. Herr, bitte. Take my life. Nimm mein Leben. Once again. Noch einmal. And wieder. Set me free from myself. Und setz mich frei von mir selbst. Cleanse me. Und reinige mich. I am your child. Ich bin dein Kind. Deliver me. Befreie mich. Unto life. Mach mich frei fürs Leben. I pray.